Skier blinde Passagiere, ein weißer Tunnel, ein heftiger Anblick, einige Knäuel fliegen durch die Luft. Svinu klammert sich fest an den abgeschalteten Roboter. Kurz darauf schaltet der Staubsauger ab und alle blinden Passagiere landen sanft auf dem Tunnelboden, der etwas febert, kurz vor einer weiteren Schleuse. Zeit sich zu sammeln, Svinu nischt, der Roboter schüttelt sich. Irgendwas ist hier anders, boin boin boin. Er federt die Röhre auf und ab. Dann legt er den Mechtig beiseite und rennt die Tunnelingenwand hoch und runter. Tja, bei 0 Uhr 05 G ist einiges machbar. Ein grünes Licht blinkt an der Schleuse, keine 10 Sekunden später geht diese auf. Was dann zu sehen war, ist so unglaublich, dass Vino von der Decke runter plumpste. Er geht mit offenem Mund und aufgesperrten Augen auf Njaline so zu. Er starrt ihn an und gurgelt: Viel dick bist du zu. Genervt heult Njal mit den Augen und antwortet: Ja, ich bin vielleicht etwas füllig, aber du bist Svinenisch Galaktik. Mit diesen Worten hält er seinen Kom direkt vor den verblüfften Roboter. Er ist darauf zu sehen, Galaktik zu hören. Da schaust du, was? 79,2 Billionen Klicks. Vor 2 Wochen war Galaktik den sogar 16 Stunden und 23 Minuten 1 auf itv.net. Heute reicht's noch zu Platz 12, 943. Selbst das ist unerreichbar für Normalsterbliche. Anstatt zu protestieren, schaut Svinu interessiert auf die großen Zahlen. Es sieht fast so aus, als gefällt ihm die Vorstellung der erste Roboter mit 2. Ach, lassen wir das. Deshalb wusste also Neve auf dem Wex Bescheid. Irgendein Schulkamerad musste die denkwürdige Szene in Interregionskommunikation aufgenommen und online gestellt haben. Zurück zum Hier und Jetzt. Njal aktiviert den Beta-Mechtig via Com. Sofort fährt dieser Arme und Beine aus. Er wackelt bedenklich, dann weniger. Seine Matrix wurde in nur 5 Sekunden auf die neuen Gravitationsparameter ausgerichtet. Seine Fußsohlen zusätzlich magnetisiert. Njal gibt ihm folgende verbale Arbeitsanweisung: So, Kollege. Du machst dich gleich mal rüber zu Junktion 72. Dort kümmerst du dich um die Kühlung, verstanden? Pflichtbewusst knattert die Maschine sehr wohl und setzt sich in Bewegung. Nach 5 M war bereits Schluss. Sie versucht zwar verzweifelt an Njal vorbeizukommen, dies war jedoch unmöglich. Njal scheint außerdem kitzlig zu sein. Nach etwa 8 erfolglosen Versuchen rattert der Boot. Verzeihung, der Weg ist blockiert. Was soll ich tun? Erwarte Befehle. Du bist aber Bingelik, antwortet der Telematiker. Dann wartest du eben, bis der Gang frei ist, verstanden? Sehr wohl, rasselt der Boot. Ihr kommt gleich mit, grummelt Line so zu den Kindern. Was nun geschieht, ist kaum in Worte zu fassen. Irgendwie verkürzt Njal seine Wirbelsäule, wobei er mit den Händen und Füßen an der Tunnelwand schabt. Dann hat er es geschafft, sich im Tunnel zu drehen. Nun, wenn man bedenkt, dass er genauso breit wie hoch ist, wird's sogar irgendwie verständlich. Der Koloss setzt sich in Bewegung. Wie ein Kartoffeltierchen grapschen seine Finger an der Tunnelwand. Seine Beine stoßen sich froschartig davon ab. Jetzt das Ungewöhnlichste: kaum ist die träge Masse in Bewegung, sieht seine Fortbewegungsweise fast elegant aus. Irgendwann später fliegt er quasi durch den Tunnel. Er macht nur noch leichte Korrekturbewegungen mit den Fingerspitzen und den Zehen. Die Kinder haben Mühe, ihm zu folgen. Patjara versucht zu rennen, was ein Fehler ist. Svinu macht es ihr vor. Es ist besser, sich abzustoßen und quasi zu schwimmen. Kurz darauf hatten es alle drei drauf, und sie folgen flott dieser seltsamen Amöbe vor ihnen Richtung dessen Büro. Juhu, hallo, ruft einer. Er überholte die anderen, kurz darauf knallt er in das Hinterteil von Jalina Eso. Er federt einiges zurück und schüttelt etwas verwirrt den Kopf. Sie sind da. Telematik. Lina Eso ist auf der Tür sichtbar, jetzt da Njal auf seinem Thron drinnen angelangt ist. Olala, Telematik, wo sagt Svinu gewichtig und geht als erster der drei Helden ins Büro. Büro? Air Entertainment Luxusküche. Die neuesten Multimikros stehen gestapelt aufeinander. Spezialausführungen für süß-sauer? Oder einfach um mehreres gleichzeitig warm zu machen? Mann, eine Minute pro Speise müsste doch normalerweise reichen. Ein Hausboot hinten im Eck schaut aufmerksam seinen Herrn und Meister an. Dieser hebt nun ein Didi-Bot in seine Richtung. Sofort macht sich der fleißige Helfer von dannen. Jetzt dauert es wieder ewig, murmelt Njal vor sich hin. Patjara wirft einen Blick auf das Bad. Ein Hamburger und Pommes ist darauf zu erkennen. Außerdem bunte Zuckerbrausen. Schon war der Roboter zurück. Er öffnet zwei Multivaveöfen, lebt die Speisen hinein und drückt den Knopf. Dann übergibt er die geöffnete Cola an den Telematiker. Gluck, gluck. Die Hälfte ist schon weg. Ping, die Minutengerichte sind fertig. Zack, landen sie ebenfalls in seinen Händen. Der Robo macht sich auf in seine Ecke, an die Ladestation. Nja lässt es sich schmecken. Patjara schüttelt nun leicht den Kopf. Sie sagte so diplomatisch als möglich: Herr Linareso, Technik kann heute doch so viel mehr als nur Speisen warm machen. Wo? Macht Linareso zwischen Pommes und Burger. Vorsichtig fährt die junge Tochter aus gutem Hause fort. Unten in Lüpero gibt's doch das Intensivmedizinische Institut Ihrer Majestät höchstpersönlich. Magenverkleinerungen werden doch zu Tausenden vorgenommen. Njal schaut in ihre Richtung, wischt sich den Mund dabei, Zwischenmahlzeit beendet. Bestimmt liegt's an Patjara, dass er ohne jeden Anflug genervt zu sein nun seine Geschichte erzählt. Ja, ich war dort. Bei einem Mann namens Kuldrust. Der hat mir dasselbe erzählt. Ich war zu allen bereit. Zuerst den Ballon, ohne Erfolg, mein Magen hat sein Volumen verdoppelt. Patjara und Hengai sehen sich an. Njal fährt fort. Danach die OP, Magenverkleinerung. Leider ist mir sofort wieder ein neuer gewachsen. Die Mediziner waren ratlos. Sie schoben es auf die fast Null-Gravitation hier oben. Vor der zweiten OP studierten sie erstmal das Ergebnis und sagten sie schließlich ab. Die Schäden wären ab nun größer als der Nutzen. Deshalb haben sie es gelassen. Seitdem, ja, es ist halt unglaublich lecker. Ich esse halt einfach gern. Könnte dies den ganzen lieben Tag tun, wenn es denn hier oben sowas geben würde. Aber jetzt ist Schluss. Ich halt mein Gewicht. Hier oben wieg ich 20 Kilo, Idealgewicht. Patjara zieht die Stirn in Falten, auch Hengai zuckt hilflos mit den Schultern. Svinenisch der Ruba ist abgetaucht, er sieht sich viel lieber die ganze Game- und Entertainment-Technik mit großem Interesse an. Njal ist ebenfalls unaufmerksam. Er zieht sich gerade eine Show rein, die verdächtig Terratelen ähnelt. Bevor er vollends wegdöst, ergreift nun Hengai das Wort. Sagen Sie mal, Herr Linareso, sind Sie hier allein? Wo sind denn die ganzen Physiker? Wenig konnte Hengai ahnen, dass er damit das Lieblingsthema des Dicken angesprochen hatte. Er blinzelt seinen Bildschirm auf schwarz und wendet sich seinem Publikum zu. Physiker? Nie gehört. Was ist das? Nein, von denen ist schon lange keiner mehr hier. Das Bissel soll der gute alte Njalle am Laufen halten. Die sind alle abgezogen, raus zum Strange Energiepropulsion Lab. Verzeihung, bitte was? Fragt der junge Prinz. Na, die basteln am Warp-Antrieb rum. Antwortet Njal. Ohne jeden Erfolg, möchte ich hinzufügen. Wenn einer Warp will, dann braucht er halt mal seltsame Energie, also solche mit negativer Dichte. Meine Herren, was da Gelder verbraten werden. Das ist ein Milliardengrab. Keinerlei Nutzen bis dato. Hier den alten Raum im Tunnel, den kann dieser unterqualifizierte Telematiker am Laufen halten. Er schüttelt unverstanden den Kopf. Patjara ist nun etwas traurig. Sie fühlt mit dem armen Jal, er war ein guter Kerl. Naja, wahrscheinlich hat sie auch Mitleid wegen seines anderen Problems. Entschlossen fährt der Tunneltechniker fort. Aber genau das tue ich auch. Zusammen mit meinen lieben Bots halte ich das alles hier in Ordnung. Schweinerei, dass ich nur 200 bewilligt bekommen habe. Okay, mit Nivs Hilfe sind's mittlerweile 250, immer noch viel zu wenige. Der Tunnel funktioniert. Über Lichtschnelles Reisen? Eine kindische Illusion, wenn ihr mich fragt. Ja, die Physik neben dem Essen ist es sein Lieblingsthema. Hätte dies Henlein nur gewusst. So kommt er jedoch vom Hundertsten ins Tausendste. Big Bang. Weiß einer von euch, warum sie dieses Schema bevorzugen, hä? Er sieht sich ums Wienerisch spielt bereits. Naja, sie erhoffen sich Eigenschaften. Ort, Raum, Zeit ohne Big Bang unvorstellbar. Bei Sterbestarte fällt das alles weg. Natürlich ist Big Bang genauso falsch. Pachara stupst Henlei und deutet rüber zu den Netzkonsolen. Neugierig schleichen sie dorthin. Endlich wieder online. Ungerührt fährt Njal fort. Jetzt lassen sie es wobbeln. Aus Verzweiflung, möchte ich meinen. Damit ist ihr Modell Sterbestarte in seiner gesamten Eigenschaftlosigkeit. Der Oberbegriff ist klar. Das ist das Schöne. Da hinten steht er rum und glotzt teilnahmslos in die Gegend. Seine ausgebrannten Kollegen wussten es 100% sicher. Alle Fragen gelöst. Oh ja, das Zentralwort ist permanent, seufzt er schließlich, ohne Publikum. Er sieht sich um, Pachara und Henlei bekämpfen sich holographisch. Wild fuchteln sie vor ihren Schirmen. Svinu zockt Ultra-Jumper. Boden, was ist das? Fragen sich seine Füße. Somit wünscht sich Njal, wie so oft, selbst guten Appetit und hält erneut sein Part in Richtung Boot. Diesmal ist eine leckere Süßspeise darauf zu sehen. Jede Entertainment-Session neigt sich irgendwann dem Ende zu und auch hier oben im gemütlichen Riesen-Baby-Büro ist dies so? Die Realität, die Mission hat eine höhere Priorität. Deshalb fragt Henlei den gemütlich lümmelnden Telematiker irgendwann beiläufig. Herr Linareso, wann geht's denn eigentlich los? Bwoo, war dessen Antwort. Ach so, ja, damit dieses Generve endlich aufhört. Ja, ich habe eine Antwort meiner Schwägerin Antra erhalten. Sie hat die dritte Schicht in die Lokalzeit morgen früh, DH, für euch wird's in 7 Stunden ernst. Da drüben ist das Besprechungszimmer. Obwohl dort nie welche stattfinden. Ein paar Decken sind auch drin. Es schläft sich gut in 0 Uhr 05 G. Gute Nacht. Er lehnt sich in seinem Thron zurück, dieser fährt sofort in eine optimal ergonomische Schlafposition. Henlei sieht sich um. Auch er schaut in 2 schläfrige Augenpaare. Mit der Hand winkt er in Richtung Nebenzimmer. Keine 5 Minuten später sind unsere 3 Helden eingeschlafen. Njal wollte ihnen wohl was besonders Gutes tun. Ob dies mit dem Wegton Galaktik gelungen ist, bleibt zu bezweifeln. Selbst Svinenisch der Robar schlägt sich 5-mal auf seine Ohren. Nun ist es also soweit, der Raumtunnel wartet. Gespannt betreten die Kinder das Büro des Supervisors. Lässig lehnt dieser in seinem Sessel, ein süßes Omelette in der einen, einen Milchkaffee in der anderen Hand. Zwischen den Bissen murmelt er: Geht raus, ich blas euch hinter. Hab die Strecke geschaltet. Und grüßt mir Antra schön. Sagt ihr, ihre Konfitüre ist der Bringer. Bübü. Henlei fragt nach. Wir müssen doch verwoben werden. Aufs Gramm genau. Hey? Grunzt Lina sowas? Ja, klar, verläuft vollautomatisch vor dem Einstieg. Bauch einziehen bringt wenig. Keine Angst, ich hab euch auf dem Monitor, sag was zu tun ist. Noch was? Henlei und selbst Svinenisch hat keine Fragen mehr, aber Bacharapek Abon sagt, ja. Vielen Dank für deine Hilfe, Njal. Diese Bemerkung hat Wirkung. Glücklich grinsend sitzt der Riese nun in seinem Stuhl. Man hat sogar den Anschein, dass er etwas rot wurde. Zack. Wieder der Tunnel. Jetzt muss es bald los, wursch. Pachara schreit auf, sie wirbeln los. Der Weg ist vorgegeben, freigeschaltet. Nach einigem Hin und Her müssen sie sich nun im Versorgungstunnel direkt neben dem Beschleuniger befinden. Keine Abzweigungen mehr, nur noch ein endlos langer gerader Gang. Man hat jedoch den Eindruck, als ob er sich um 1000stel Grad nach innen dreht. Svinenisch flieht am schnellsten. Wie beim Kopfsprung streckt er die Hände vor sich her. Die optimale Stromlinienform. Okay, ab und zu macht er einen Rückwärtssalto, aber nur damit die anderen zu ihm aufschließen können. Nach weiteren 10 Minuten ebbt der Luftstrom ab. Sie landen, welch Wunder, vor einer weiteren verschlossenen Tür. Tunnel Gamma-I-Lasten anorganisch ist darauf zu lesen. Gleichzeitig ertönt Njals Bariton. Bitte einzutreten. Vor der Tür befindet sich die Waage. Bei Grünweit ergehen. Nach dieser Prozedur ist sie endlich zu sehen, die Transportkapsel. Glänzend, blank poliert hängt sie da, einzig befestigt oben an der Decke. Es ist die Transportvorrichtung raus in den Raum direkt neben den Aufprall des Beamts. Patjara wird mulmig. Henglei tröstet sie, obwohl er keinerlei Erinnerung an die eigentliche Reise hat. Man steigt ein, Föhnriss, man steigt aus. Ganz anders jedoch Svinenisch, ohne irgendeine Gefahr zu sehen, trötet er. Losgesperrt, das Ganze weggemacht. Geht's auf, Juhu. Als hätte der Tunneltechniker dies gehört, kommt seine letzte Durchsage. Okay, ich mach jetzt auf. Dann ist Ende der Kommunikation. Ich schieb die Kapsel raus und initiiere den Bahn. Falls ihr es überleben solltet, bis bald. Denkt dran, an mir müssen alle vorbei. Selbst Königin Hypatia I persönlich. Wursch, die Kapsel springt auf. Zack, ist auch schon Svinenisch verschwunden. Dann Henglei ein Häufchen Elend in Gestalt von Patjara Pekabon in den Armen haltend. Der Innenraum der Transportkapsel, des Raumschiffs, wenn man so will, ist spartanisch. Die einzige Elektronik an Bord besteht aus der Türöffnungsvorrichtung und der sterilen Beleuchtung innen. Wenn hier von außen was schief geht, Game Over. Ein Ruckeln, sie fahren los. Schlimm so ohne Fenster. Ein letztes schleifendes Geräusch. Jetzt muss sich die Transportvorrichtung ausgeklinkt haben und die Kapsel frei im Raum schweben. Filmriss.